Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 780. Wird jetzt alles besser? Tja, das ist die Frage, nachdem die neue EU-Richtlinie eingeführt wurde und jetzt die Geräte entsprechend seit 20. Juni, ja, also alles, was dort verkauft wird oder zumindest auf den Markt kommt, ich weiß nicht, ob das auch für Geräte gilt, die bereits schon eingeführt wurden auf dem Markt, also Handys, die man oder Smartphones, die man eben vor dem 20. Juni kaufen konnte, oder ob es das nur für neue Modelle zählt, aber spielt im Prinzip auch keine Rolle. Also wenn ihr jetzt ein neues Smartphone kauft, das neu herausgekommen ist, nach dem 20. Juni, dann zählt es auf jeden Fall. Dann müssen verschiedene Sachen erfüllt sein, zum Beispiel 5 Jahre Software-Updates ab, und jetzt haltet euch fest, ab Verkaufsende. Und ich finde, das ist eine ziemlich wichtige Sache. Wenn ein Smartphone ein Jahr verkauft wird, dann, wenn sich dann jemand noch am Ende der Produktverkaufszeit, ja, sozusagen ein Handy kaufen sollte, hätte er ja ein ganzes Jahr verloren. Aber das ist so nicht machbar, denn ab dem Kauf, beziehungsweise wenn man es quasi, wenn das Gerät also quasi vom Markt weggenommen wird vom Hersteller, ab dann 5 Jahre noch Software-Updates. Ja, das ist sehr wichtig. Apple stellt sich so ein bisschen dagegen hier. Sie weigern sich, eine Garantie dafür zu geben für 5 Jahre Software-Updates. Interessant. Normalerweise ist das bei Apple-Geräten ja kein Problem, aber allein schon die Tatsache, dass sie sich da nicht festlegen wollen, ja, ist schon eine ziemliche Sache. Das wird auch nochmal Ärger geben mit der EU, da bin ich ziemlich sicher. Denn jeder Hersteller, der in der EU jetzt ein Smartphone verkaufen möchte, muss sich verpflichten, 5 Jahre Software-Updates ab Verkaufsende eben zu geben. So, fertig. Also das ist schon mal gut. Und es gibt dieses neue Label. Und da habe ich gemerkt, wenn ich so im Internet rumschaue, dass viele Leute das nicht verstehen, vor allem natürlich ausländische Leute im Internet, ja, die also außerhalb von der EU, ausländische, gibt es das überhaupt noch? Also außerhalb von der EU, ja, da muss man dann klar sagen, die wissen nicht, was dieses Energielabel eigentlich bedeutet. Ich meine, ich bin noch nicht mal sicher, ob das bei uns so viele wissen in der EU, was das eigentlich genau bedeutet. Das ist ein Energielabel in allererster Linie mal, ja. Aber das sind auf diesem Label speziell für Smartphones, und das ist ebenfalls jetzt verpflichtend, sind neue Angaben quasi mit drauf. Ja. Also, ja, das muss nicht auf dem Smartphone sein. Einige haben da ganz verrückte Ideen, die vielleicht will man der EU einfach nur Böses. Man ist ja irgendwie so Volkssport geworden, so gegen die EU zu wettern. Ja. Dabei wäre es hier totales Chaos, wenn es die nicht gäbe. Ja, dann würden wir von allen möglichen Firmen abgezockt und kaputt gemacht werden. Nicht, dass wir sowieso schon abgezockt werden. Ja, guckt euch mal an, was da Probleme gibt. Egal ob Google, Apple oder sonstige Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen, wie die versuchen, die Konsumenten hinters Licht zu führen und auszunehmen. Das ist schon ziemlich heftig. Ein Glück, dass es da ein relativ starker Verbund von Staaten gibt, der sich da dagegen stellt. Ja. Aber egal, ich komme schon wieder vom Thema ab. Energielabel. Wie gesagt, Energieeffizienzskala bedeutet, wie viel Energie braucht das Gerät und wie lang kann es mit dieser Energie eben betrieben werden. Und daraus kann man dann eben so anhand von der Skala von A bis G, so wie man es gewohnt ist von Kühlschränken und so weiter, ja, wird es dann eben eingeordnet. Die Batterielaufzeit pro Ladezyklus, ja, ist hier ebenfalls auf dem Label vermerkt. Die Zuverlässigkeitsklasse ist ein Vergleich, wie robust das Gerät ist, wenn es fallen gelassen wird. Dann die Batterielaufzeit in Zyklen. Ja, Wie oft kann das Gerät geladen werden, bis es nur noch 80% der ursprünglichen Batteriekapazität hat? Ja, und das steht dann dort auch tatsächlich drauf, zum Beispiel 800 Mal. Fertig, das steht auf dem Label, nicht schlecht. Der Eindringschutzgrad, das heißt, wie gut ist das Gerät gegen Feuchtigkeit geschützt. Dabei wird die IP-Klassifizierung genutzt. Interessant wäre, wenn ein Gerät keine IP-Klassifizierung hat, was ja viele Hersteller sich sparen bisher. Das wäre dann sehr interessant. Keine Ahnung. Die Reparierbarkeitsklasse ist ebenfalls mit drin. Und da wird eine gute Reparierbarkeit angezeigt. Allerdings heißt es nicht unbedingt jetzt, was ich oft gelesen habe, Akku. Ja, wenn ein austauschbarer Akku nicht vorhanden ist, dann heißt es noch lange nicht, dass das Gerät eben besonders schlechte Wertung bekommt, sondern es ist die Reparierbarkeit an sich, ja, das eben hier drauf oder damit genutzt wird, um eben diese Klassifizierung hier einzuordnen. Ja. Das heißt auch zum Beispiel die Verfügbarkeit von anderen Ersatzteilen, die übrigens auch jetzt für eine geraume Zeit eben vorgehalten werden muss. Ja, auch das ist ja noch gemacht worden in diesem Gesetz. Allerdings, da komme ich auch nochmal in einer anderen Sendung vielleicht mal drauf zu sprechen, weil das wird dann so richtig kompliziert. Dann können wir uns auch mal drüber unterhalten, ob das überhaupt sinnvoll ist. Auch bei diesem Label gibt es natürlich durchaus Sachen, das kann man kritisieren, ja. Dass eben diese Vorgaben nicht zu weit gehen und auch, dass zum Beispiel für einige Hersteller das zu weit gehen wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weniger Smartphones in Europa sehen. Und das ist ja schon ganz unabhängig von diesem Label, hat sich ja schon Trend abgezeichnet, dass wir zum Beispiel sehr viele hochwertige chinesische Handys, die mittlerweile den Markt, was Performance angeht, mit riesigem Abstand beherrschen, dass wir die dann eben nicht mehr bekommen. Und das wird, dieses Energielabel wird das möglicherweise sogar noch verschärfen. Die großen chinesischen Unternehmen, die werden davon kaum betroffen sein, denn die werden das Label einfach nutzen und fertig. Also Xiaomi wird deswegen kein Modell jetzt nicht auf den Markt bringen, aber die vielen anderen kleineren Firmen, die könnten dann doch durchaus Probleme bekommen, weil das eben für die zu aufwendig ist, das alles eben zu machen. Das mit diesem Update, beispielsweise mit dem 5-Jahres-Update, das wird auch großen Firmen wahrscheinlich erstmal, sag ich mal, einen verwunderten Blick abbringen, wie man das machen soll. Und tatsächlich hat auch diese Sache das Potenzial dazu, die technische Entwicklung ganz schön zu verlangsamen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird, aber ich befürchte es fast schon. Denn man muss sich ja vorstellen, wenn ein Smartphone verkauft wird und da muss man 5 Jahre Software-Updates dafür geben, dann bedeutet das, dass man möglichst wenig Neues macht auf diesem Gerät, damit nicht zu viele Updates eben kommen müssen. Ja. Oder dass man zum Beispiel von vornherein schon Komponenten verbaut, die zwar viel Updates bringen, aber nicht eben aktuell sind. Das sieht man auch bei anderen Anbietern, zum Beispiel beim Fairphone, sieht man es immer wieder, die verbauen alte Chips, weil die eben von Qualcomm beispielsweise eine längere Unterstützungszeit bekommen. Das sind aber nicht die besten Chips, bei weitem nicht. Aber zum Fairphone werde ich auch was sagen, wenn die offiziellen Daten zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass die Gerüchte, die momentan im Internet zu finden sind, sich nicht bewahrheiten, sonst, das werde ich dann aufheben für wenn es wirklich soweit ist. So, genau. Genau, kurz nochmal zu den Ersatzteilen. Wie gesagt, da werde ich nochmal ausführlich in einer anderen Sendung drüber sprechen, aber auch für die Ersatzteile müssen für 7 Jahre die Ersatzteile verfügbar sein, und zwar in zwischen 5 und 10 Arbeitstagen, innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen. Das sind Vorgaben, die sind schon ziemlich heftig, muss ich sagen, und ich weiß nicht genau, wie die Hersteller das wuppen sollen. Ich habe die Befürchtung, dass dadurch die Geräte teurer werden, dass es weniger Geräte gibt, also quasi nicht so viel neuere Geräte, und das lässt ja nicht viel Gutes vermuten, sage ich mal. Klar, es ist für den Kunden natürlich sehr gut, ja, aber auch das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal in Frage gestellt. Gut, 5 Jahre sind jetzt keine 10 Jahre, wie manche Firmen ja da vorgeben, ja, das vollkommen sinnlos ist. Aber auch bei 5 Jahre ist schon so, ja, es ist okay, 5 Jahre kann man machen, ja, 5 Jahre Software-Updates, das ist eine gute Idee, denn 5 Jahre kann ein Handy auch tatsächlich in der Theorie durchhalten. Da muss man dann halt dem, was ich immer empfohlen habe, halt auch noch mehr folgen, nämlich, dass man sich beim Kauf das beste Handy holt, das total overpowered ist, wo man sagt, okay, das ist absoluter Tech-Overkill, ja, kauft das, dann habt ihr in 5 Jahren oder nach 4 Jahren, ja, habt ihr dann noch ein Jahr ein Gerät, wo man sagt, okay, das kann man tatsächlich noch einigermaßen benutzen. Und das, ich kann es nur immer wieder sagen, mag sein, dass die Hardware hier bei uns dann vielleicht etwas langsamer entwickelt wird. In China sicherlich nicht. Und entsprechend wird die Software auch nicht langsamer werden. Das heißt, wir werden möglicherweise hier einen kleinen Gap bekommen, ja, also so eine Lücke zwischen der Softwareanforderung und dem, was es bei uns an Smartphones auch gibt, ja, also das heißt, nur die neuesten und besten Smartphones werden dann die Softwarelücke eben auch füllen können, ja, die Welt wartet nicht auf Europa, ja, auch wenn wir ein wichtiger Markt sind, und vor allem China wartet nicht auf Europa, ja. Gut, das ist die eine Geschichte, aber mit den 5 Jahren, ja, da wird es schon eng. Akkus müssen getauscht werden, möglicherweise bei einigen Leuten. Ich rede jetzt halt nicht davon, dass man ein Gerät 2 Jahre als Hauptgerät nutzt, dann holt man sich ein neues und dann wird das andere Gerät eben noch, was weiß ich, weitergegeben an jemand anderes, dass der noch 2, 3 Jahre das benutzen kann. Weil man sowieso denkt, was ja auch wieder total gemein ist, ne? Ja, der braucht ja nicht so viel, ne? Ja, genau. Das sind oftmals die Frauen betroffen, und liebe Frauen, ich weiß, dass welche hier zuhören, lasst euch das nicht gefallen. Ihr seid nicht die Second-Hand-Läden der Männer. Ja, auch ihr habt durchaus nicht nur das Recht, sondern auch die Vorteile, ja, wenn ihr ein aktuelles, gutes Gerät kauft und nicht das alte von eurem Mann benutzt oder so, ja, also, hey, das ist schon echt übel, wie weit das verbreitet ist, da kann ich immer nur im Kopf schütteln, ne, also, gut, wie auch immer, sondern ich meine, wenn die Geräte auch tatsächlich 5 Jahre als Hauptgerät benutzt werden, das ist genau die Geschichte, ja, dass das Ding nach 2 Jahren noch 3 oder 5 Jahre oder 10 Jahre vielleicht sogar noch als MP3-Player zu benutzen, der vielleicht mal für eine Stunde nachts zum Einschlafen genutzt wird, ja, das mag gehen, ja, auch ohne Software-Updates, weil man dann eben quasi ja die ganze Zeit offline ist, da ist das Risiko eben überschaubar, aber ansonsten kann man das ja wirklich nicht tun. Auch wenn die Sicherheitslage dann natürlich wegen den Software-Updates perfekt ist, also sicherheitstechnisch braucht man dann keine Bedenken mehr zu haben. Das Gerät ist dann auch noch nach 4 Jahren bzw. auf 5 Jahren einsetzbar. Ich sage, ich habe ja immer die Faustformel bei mir, also ein Gerät, das ein Software-Update bekommt, Sicherheits-Update bekommt, ab dem Datum ein halbes Jahr zu benutzen. Danach ist das Handy unsicher. Ja, und das ist schon sehr großzügig angesetzt, muss ich sagen, denn man kann es in der Presse lesen. Ich habe schon lange aufgegeben, hier jede einzelne Sicherheitslücke im Ankast zu besprechen. Also wöchentlich gibt es neue Sicherheitslücken, manche sogar extrem schlimm. Und wenn dann keine Software-Updates mehr bekommen, dann sind diese Lücken vorhanden und ihr seid jederzeit angreifbar. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist eben die Hardware. 5 Jahre ist ein gutes Mittelding. Über 5 Jahre fängt es dann an, lächerlich zu werden, finde ich. Dann werden auch andere Komponenten, nicht nur der Akku davon betroffen sein, die mit der Zeit eben altern. Ich sage nur Memory Rot beispielsweise, habe ich ja auch schon mal angesprochen, Flash-Speicherprobleme und so weiter. Auch das trifft dann komischerweise, oder was heißt ironischerweise, muss man sagen, nicht komischerweise, sondern ironischerweise, gerade die Geräte, die günstig sind, weil die eben günstigen Speicher verbauen und der hat eben nicht so viel Zyklen. Auch hier sind wieder die Top-Geräte im Vorteil, weil die haben meistens schon NVMe-ähnlichen Speicher, das heißt also Speicher, der wie eine SSD quasi benutzt werden kann. Der hält viel, viel länger als der herkömmliche eMMC-Speicher sozusagen. Und das ist dann eben wesentlich besser für die Lebenszeit des Geräts. Aber selbst dann wird es eben irgendwann schwierig. Der Prozessor, der eben jetzt rauskommt, ist in 5 Jahren hoffnungslos überfordert. Man sieht, dass auch die Grenze tatsächlich so zwischen 4 und 5 Jahre ist, wo es einfach nicht mehr auszuhalten ist, finde ich. Als Hauptgerät definitiv nicht. Ich sehe das hier bei meinem OnePlus Nord 2 beispielsweise. Das hat jetzt vor ein paar Tagen immer noch ein Software-Update bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, das sind jetzt über 3 Jahre schon. Ja, also ich kann mich da nicht beschweren. Aber der Prozessor ist jetzt, das ist ein MediaTek Dimensity 1200. Und was soll ich sagen, der ist halt jetzt dann am unteren Ende angelangt. Also noch ein Jahr und dann war's das. In 2 Jahren kann ich hoffentlich noch YouTube Music richtig benutzen. Das war ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel auch das Honor View 10 als MP3-Player ausgemustert habe. Das ist unglaublich, der Akku ist noch gut, ja, aber es läuft einfach nicht mehr rund mit YouTube Music. Es ist zu langsam, es gibt zu viele Bugs, weil auch das Betriebssystem nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, Abstürze und so weiter. Mit den neueren Handys YouTube Music überhaupt kein Problem, läuft wie geschmiert, auch auf dem OnePlus Nord 2 jetzt, ja. Aber wenn das dann eben auch mal so alt ist, dann war es das eben auch für das Nord 2. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt hier keine Möglichkeit, dem zu entkommen, ja, was eben hier passiert, wenn man ein zu altes Gerät eben dann hat. Ja, so ist es nun mal und von daher, ich kann jetzt nicht sagen, 5 Jahre Software-Updates ist nutzlos, denn es ist genau die richtige Länge für so ein Software-Update. Es hat aber eben trotzdem Auswirkungen auf die die Ausrichtung von den Firmen. Die einen mögen das gut finden. Allerdings ist das gefährlich und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, wenn sich die Software eben von der Hardware entwickelt, vollkommen abkoppelt bei uns, weil eben die Software nicht aus der EU kommt, sondern aus Ländern, wo es eben diese strikte Regulierung nicht gibt und dann wird einfach davon ausgegangen, man hat eben ein performantes Gerät. Zusätzlich ist es natürlich noch so, dass wir viele Sachen einfach dann nicht machen würden. Also stellt euch mal vor, nicht machen könnten. Stellt euch mal vor, die ganze Welt würde jetzt da einschwenken mit der EU inklusive China. Das heißt, es würde die Machbarkeit von Sachen auf der ganzen Welt deutlich verringern. Ja? Weil wir ohne Overpower-Rechenleistung haben wir dann keine Möglichkeit, etwas wirklich Neues anzufangen. Ja? Und das gibt's am laufenden Band. Ja? AI ist ja nur eine Entwicklung. Ja? Wer zum Beispiel sagt, okay, AI in der Cloud ist ja kein Problem. Ja, ist kein Problem. Kann man auch mit einem billigen Smartphone machen, mit einem, das eben, sag ich mal, rechenleistungsmäßig nichts drauf hat. Ja? Aber davon wollen wir ja weg. Wir wollen ja die AI auf unseren lokalen Geräten möglichst viel arbeiten lassen, damit eben nicht so viel Daten abwandern irgendwohin, ja. Und dann sind die Geräte, die wir jetzt haben, eigentlich zu schwach dafür. Da muss noch mehr kommen, viel mehr muss da kommen, bevor wir unsere eigenen lokalen KI-Systeme auf unseren Handys haben. Ja, und das alles wird dann natürlich weiter verzögert werden. Ja, trotzdem, insgesamt finde ich es natürlich gut. Apple findet es nicht so gut. Ja, war klar. Ne? Aber Google kriegt auch noch von anderen Seiten her Probleme. Wobei, das gilt ja für Google eigentlich nur mit den Pixel-Geräten. Da haben die sowieso mehr Software-Update-Garantie, als es hier gibt. Ja, mal gucken, wie Google mit den 7 Jahren Bauteile-Verpflichtung zurechtkommt. Da habe ich noch meine Zweifel, aber wir werden sehen. Im Streit von mit der EU über eine Rekordstrafe, die ja hier gezahlt werden sollte, 4,12 Milliarden Euro wegen Marktmachtmissbrauch. Was ist denn das für ein Wort? Marktmachtmissbrauchs, ja, betrifft Android, speziell Android. Ja, es geht dabei um Verpflichtungen, die eben zum Beispiel beim Play Store gelten. Also das heißt, man muss bestimmte Lizenzen kaufen, wenn man Play Store Zugang haben möchte. Dann darf man aber keine Geräte mehr verkaufen, die keinen Play Store Zugang haben und so weiter und so weiter. Das alles hatte Google mal eine Zeit lang vorgeschrieben. Was davon noch aktuell ist, weiß ich nicht. Ja. Offenbar war es erst im April 2014, wurden dann verschiedene Klauseln auf das jeweilige Modell nur gemünzt und nicht die ganze Firma. Aber der Schaden war natürlich hier getan und deswegen gab es schon 2018 4,34 Milliarden Euro wegen Marktmachtmissbrauchs. Ja? Diese Strafe, das wurde dann erstmal vom EU-Gericht aufgefasst, ja, oder aufgegriffen und wurde einmal reduziert auf 4,12 Milliarden Euro. Ja. Die EU-Kommission hat das dann akzeptiert, dass es eben ein bisschen weniger ist, kein Problem. Ja. Und jetzt, trotzdem ging Google weiter dagegen vor und jetzt ist eben hier auch vom EU-Gericht, ja, vom Europäischen Gerichtshof, ja, das stützt das EU-Gericht, die erste Instanz, und sagt, das ist also richtig. Und das heißt, Google muss jetzt erstmal, oder es heißt, Google kriegt diese Strafe zurecht und muss diese 4,12 Milliarden Euro eben bezahlen, ja. Es gibt noch wenige Möglichkeiten, um das abzuwenden. So langsam geht es alles, ja, aber letztendlich werden sehr, sehr schwache Chancen hier ausgesetzt, weil es hier nicht mehr viele Möglichkeiten gibt. Ja. Ihr wisst ja, Gerichtsurteile können grundsätzlich immer wieder weiterverhandelt werden in der nächsten Instanz und irgendwann kommt es eben an die letzte Instanz und da ist es jetzt sozusagen, aber die Problematik ist eben, hier muss dann auch eine regelgerechte Entscheidung getroffen werden, ja, und dann gibt es eventuell, ich weiß nicht, ob es beim Europäischen Gerichtshof sowas gibt, möglicherweise noch Revisionsverfahren, um möglicherweise, wenn Fehler gemacht wurden, gerichtlich, dass da dann noch dagegen gegangen werden. Sicherlich wird Google alles ausnutzen, was geht, aber eben momentan sieht es schlecht aus und es sieht wohl so aus, als ob die das bezahlen müssen. Also, man sieht, so einfach kommt man hier nicht davon. Und ja, man sieht auch, dass Google auch probiert hat, hier, naja, sich mit den Ellenbogen auch durchzusetzen. Warum andere Firmen das allerdings dürfen, ist halt die Frage. Ja, möglicherweise, weil eben so viele Geräte mit dem Betriebssystem Android laufen. Klar kann man dann sagen, es ist eine marktbeherrschende Stellung und dann ist das Ganze wohl auch unvermeidlich. Ja, unvermeidlich ist auch über das Huawei Pure 80 Ultra mal zu sprechen, eins von den besten Smartphones, die man momentan bekommt. Ja, trotzdem, dass das Teil ohne Google Play Services auskommt. 6,8 Zoll Display, 1440 Hertz PWM Dimming, ja, das heißt für Leute, die eben da Schwierigkeiten haben mit dem Flimmern, ja, HDR Screen, OLED-Panel ist das natürlich und viele andere Highlights, die eben da bei diesem Gerät auftauchen. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Bis auf vielleicht auf den Prozessor. Ja, ein 9020er Kirin-Prozessor. Da hat halt Huawei momentan noch ein paar Problemchen. Mal gucken, wie das wird. Vielleicht können die ja mal mit Xiaomi zusammen sich zusammenschließen und dann kriegen sie den neuen Xiaomi-Prozessor. Ist ja klar, warum Huawei hier diese Prozessoren nutzen muss, weil sie eben Qualcomm-Prozessoren nicht kaufen dürfen. Ja, gibt ja ein Embargo der USA gegen Huawei und von daher oder ein nicht Embargo, sondern Sanktionen, ja, und das heißt, man darf, oder Qualcomm darf Huawei diese Prozessoren nicht anbieten, High-End-Prozessoren, und deswegen haben wir das große Problem. Aber die Kameras sind absolut genial, eine Dual-Periskop-Telefotolinse, ja, ihr habt richtig gehört, Dual-Periskop-Telefotolinse, 3,7-fach und 9,4-fach Auflösung, 1-Inch Sensor, 40 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, das sind schon Daten, die sich sehen lassen können und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich habe auch schon mal die technischen Daten von dem Gerät, das übrigens auch mit bis zu 1 Terabyte Speicher und 16 GB RAM ausgeliefert wird, darüber gesprochen, euch kundgegeben. Von daher will ich jetzt nicht jedes einzelnen Punkt hier nochmal durchgehen, aber ich habe mir überlegt, Mensch, das könnte mein nächstes Handy werden. Ja, weil momentan, ihr wisst ja, nach dem ganzen Mist mit Google Fotos und so weiter, habe ich momentan wieder mal null Bock auf Google. Ja, so bin ich nun mal. man kann mich mit bestimmten Sachen sehr, sehr ärgern. Ja, und dieser Wahnsinn mit Google Fotos, der ist übrigens immer noch nicht geregelt, der treibt mich dann eben dazu, auch zu überlegen, ob ich einfach dem Google-Universum mal wieder eine Zeit lang Goodbye sage. Ja. Ja, eine Zeit lang sehe ich halt ganz realistisch. Ne? So ist es auch bei mir irgendwann, wenn die sich wieder bessern, ja, dann ist eine Rückkehr durchaus wieder drin. Ja, also so ganz und gar nicht, das ist eine seltene Sache. Ich gehe immer zu dem, der die beste Technik liefern kann. Nur sauer werde ich dann, wenn diese Technik, die versprochen wird, noch nicht mal geliefert werden kann. Also das wird dann schon traurig. Und Google hat schon an allen Ecken und Enden momentan Defizite, muss ich sagen. Da würde mehr gehen. Auf jeden Fall würde da mehr gehen. Aber selbst das, was Google selbst verspricht, können sie nicht liefern. Und das ist das, was mich ziemlich ärgert. Und ich finde auch, das kann man so nicht stehen lassen. Gegen das Huawei Pure 80 Ultra ist auf jeden Fall der Preis anzuführen. Der ist der ist jenseits von Gut und Böse. Das ist ja Wahnsinn, was das Teil kostet. Ehrlich gesagt, die Google Play Services würden mir jetzt in dem Moment eben überhaupt nicht fehlen. Aber der zweite Punkt, und das ist wahrscheinlich auch dann letztendlich der entscheidende, was gegen das Huawei Pure 80 Ultra bespricht, in Europa, also das wird in Europa verkauft, aber in Europa kommt es nicht mit Harmony OS wie in China, sondern bei uns mit einer EMUI-Version. Was soll das? Ich will Harmony OS haben, wenn schon, denn schon. Ja? Endlich mal ein anderes System, Harmony OS, das wär's, läuft super gut in China. Das möchte ich gern auch hier haben. Warum kriegen die Europäer EMUI? Harmony OS ist der absolute Hammer bis jetzt. Gibt es auch auf Laptops bei uns? Warum es dann das nicht auf Smartphones bei uns gibt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das ist dann eben der Dealbreaker schlechthin. Und aus China direkt zu importieren, ja, könnte man tun. Aber bei so einem teuren Gerät, da schrecke ich dann doch zurück. Vor allem, weil da noch ordentlich Zoll drauf kommt. Ja, aber nicht nur deswegen, sondern wenn da dann mal eine Reklamation vorhanden ist, dann weiß ich nicht, ob Huawei Deutschland sich dann da oder Huawei Europa sich dann da zuständig fühlt dafür, wenn ein chinesisches Gerät kaputt geht. Und dann wäre das natürlich extrem schlecht. Ja. Ich meine, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Huawei und auch mit anderen Geräten. Also ich hatte eigentlich nie ein Gerät, dass ich ein Smartphone, das ich zurückbringen musste wieder, ja, oder zurückschicken musste. Aber das kann passieren, das kann immer passieren. Und wenn das dann passiert und das Ding kommt aus China, dann hat man aber gelitten. Dann hat man wirklich gelitten. Ja, das war's dann. Weil so ein Paket nach China zu schicken, mit ungewissem Ausgang und auch die Kommunikation wird dann schon schwierig, das ist dann nicht so toll. Ne? Das wird kritisch werden. Dann kann man das Teil wahrscheinlich dann abschreiben. Das ist eben bei so einem Kaufpreis schon ziemlich heftig. Ja, ziemlich heftig fand ich auch, was ich gelesen habe hier auf GizChina. Das fällt unter die Kategorie First World Problems. Wenn man keine Probleme hat, macht man sie sich eigentlich selbst. Ja. Die Generation Z, also die Gen Z, ja, die ist jetzt zunehmend dabei, iPhones und Galaxy-Smartphones, also Samsung-Galaxy-Smartphones, ja, zu ersetzen mit BlackBerry-Geräten. Ja, ihr habt richtig gehört, die eben schon 2022 aus dem Geschäft raus sind, ja, endgültig, und die am Anfang der Smartphone-Ära hier besonders viele Erfolge gefeiert haben mit der echten Tastatur unten dran. Und jetzt fangen die, ich weiß nicht, ob ich die noch Hipster bezeichnen soll, Gen Z, sind das Hipster? Gibt eigentlich in jeder Generation Hipster. Also das, was man früher auch als Hipster bezeichnet hat, gibt es aber auch in der Gen Z. Ja, sprich, oh, mir ist das alles zu etabliert, ja, dann nehme ich das nicht, ja, weil ich will ja nicht das nehmen, was jeder nimmt, also nehme ich irgendwas, auch wenn das total bescheiden ist. Okay, das ist der Unterschied zwischen, ich will nicht das, was jeder hat, also nehme ich das, das so gut ist, wie das, was auf dem Markt ist, ja, besser ist, als das, was auf dem Markt ist, ja, viel besser ist, okay, und grenze mich damit ab, oder dann einen Schritt zurück, ja, CD-Qualität, jetzt sind wir bei Flag, ja, CD-Qualität ist schon zu schlecht für die Audiophile, die jetzt hier überall rumschwirren offenbar, die irgendwo auch aufgetaucht sind, jetzt mit Flex rumhantieren, die wahnsinnige Auflösung haben, ja, und wie, keinen 96 Kilohertz Sample Rate? Oh, das geht ja gar nicht, furchtbar, ja, und dann können sie noch nicht mal ein Unterschied zwischen 128 Kilobit MP3 und 320 Kilobit MP3 hören, ja, so, das ist die harte Realität, sorry, aber jetzt gehen die auf BlackBerry-Geräte zurück. So. Ja, ist halt jetzt gerade mal wieder ein bisschen in, ne? Tja, so ist es nun mal. Ja, und ja, ach so, ich hab den Satz dann gar nicht fertig gesprochen mit den Flex, ja, ja. Aber natürlich ist es das jetzt für einige, ne? Total, nee, das ist ja viel zu gut. Und so. Vinyl Rules. Und die Vinylzahlen steigen wieder, ja, genau. Jetzt, ja, also iPhone und Samsung Galaxy sind, nee, die sind zu gut, also, nee. Jetzt nehmen wir die alten Blackberries wieder. Okay. Schön. Was soll ich dazu sagen? Das sind eben diese Anwandlungen, die gibt's in jeder Generation. Die Gen Z macht genau das, was die Älteren schon jetzt machen mit der Nostalgiewelle da, mit den Retro-Computersystemen. Ja, das hat seinen Reiz. Ich habe ja auch immer mal wieder hier mit dem Retro-System rumgebastelt und habe hier auch verschiedene Sachen, da so ein C64 beispielsweise. Aber wisst ihr, da gehen ein paar Spielchen, gucke ich mir die an und ich bin halt ein realistischer Mensch, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hoffe es zumindest, dann gucke ich mir die Spiele an und denke leider, okay, jetzt habe ich mir schon wieder eine Kindheitserinnerung kaputt gemacht, wie geil das war oder so, ja, als ich das früher gespielt habe. Und dann gucke ich mir das heutzutage an und denke, oh Gott, damit habe ich Stunden, Tage verbracht mit diesem Schrott. Sorry, das ist Schrott. Wenn man diese Nostalgieromantik wegnimmt, was soll man denn da noch machen? Auf dem Amiga rumbasteln? Wie kann ich denn die 4K-Videos schneiden auf meinem Amiga? Ja? Also das sind lauter solche Geschichten. Diese Romantisierung von den alten Sachen, ne? Die guten alten Zeiten, ja, die guten alten Zeiten waren Schrott, die waren Müll, das war das Schlimmste, ja, guten alten Zeiten. Nein, was man heute hat, ist so viel besser, ja? Aber durch die Romantisierung ist es halt so, ja, wir wollen anders sein, also nehmen wir das. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine andere Richtung. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist mit den Autos genauso. Ja. Wenn ich mir eventuell nächstes Jahr ein neues Auto hole, dann werde ich mir das technisch brillanteste Auto holen, das es gibt. Und da muss kein Sternchen drauf sein oder sonst irgendwas, sondern es muss technisch High-End sein. Und das gibt es momentan aus China. Ja, auch bei den Autos schon, genau. Eine Firma kann da noch mit anstinken, Tesla, einer der besten Autos, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, muss ich ganz ehrlich sagen, FSD funktioniert, auch getestet worden, jetzt zum Beispiel gerade in Berlin, ja, funktioniert, braucht nur noch die EU, es okay zu geben, wird vielleicht noch dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr passieren, dann dürfen wir das auch in Deutschland haben, FSD, so, full Drive System, also wunderbar, ne? Aber das ist das Problem. Dann ist es den Leuten zu modern. Wie oft habe ich schon hier auch beim Prius gehört, also das sieht ja aus wie ein Raumschiff. Das ist bei mir, ist das absolut ein Kompliment. Aber die Leute meinten das, und das habe ich erst später erfahren, als negativ. Das sieht aus wie ein Raumschiff. Das heißt, das Ding ist die Zukunft. Wahnsinn, cool, ja, danke. Aber die Leute finden es als schlecht. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu Back to Blackberries. Ja, vielleicht, also ich bin sprachlos. Aber man kann es auch ein bisschen mit Humor sehen. Warum nicht? Ist vielleicht eine coole Sache, ja, so wie man auch hier mal das so ein Notizbuch rausnehmen kann, ein Papiernotizbuch, ja, und kann einfach mal was aufschreiben, ne? Das hat bei manchen auch schon dazu geführt, dass die Leute dann, wow, guck mal, der schreibt mit der Hand Notizen ohne elektronische Sachen. Wie cool ist das denn? Ja, und dann kam das auch wieder ein bisschen so, ja, aber das verfliegt wieder. Es wird alles gut werden. Das ist nur eine rebellische Phase. Die geht vorbei. Genau. Gut. Poco F7. Das ist ein Gerät, wo viele schon drauf warten, weil es von, naja, Firma Poco kann man nicht sagen, aber das Branding Pogo, ja, steht ja für günstig und gut. Ja. Und das haben die bis heute recht gut gemacht. Und auch jetzt das Pogo F7 Ultra, ich gehe gleich zur höchsten Stufe, es gibt auch ein Pogo F7, ja, weil ich gehe immer auf, ihr kennt es ja, ne? Ihr kennt es ja schon, die größte Stufe. Das Teil kostet ungefähr 670 Euro, habe ich jetzt gesehen, reeller Preis bei großen Online-Versender, ja. Und die technischen Daten sind sehr gut. Also ich fange mal an. Hat ein AMOLED-Screen, 6,7 Zoll mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Dolby Vision HDR 10 Plus und 20:9 Aspect Ratio mit 526 Pixel pro Zoll Auflösung. Das heißt, eine Auflösung von 1440 mal 3200 Bildpunkte, was extrem gut ist für so ein Smartphone. Unglaublich. Android 15 wird drauf sein. Ein Snapdragon 8 Elite-Prozessor. Allerdings glaube ich, das ist genau, das ist der kastrierte, wenn ich nicht, Moment, jetzt muss ich mich gerade, nein, beim Pogo F7 ist es das Snapdragon 8S Gen 4, ja, und beim Ultra ist es dann, Moment, gucken wir mal. Ja, ich habe gerade noch mal müssen eine zweite Quelle bedienen, weil ich es kaum glauben kann. Aber es ist tatsächlich so, ja, das Pogo F7 Ultra hat tatsächlich einen Snapdragon 8 Elite Prozessor eingebaut. Unglaublich. Kommt in Ausführung mit bis zu 16 GB RAM, 512 GB Storage mit UFS 4.1. Auch das dann also ziemlich schnell. Das ist ein Triple-Kamera-Setup, 50-Megapixel-Kamera normal, ja, und 50-Megapixel-Telefotolinse, ja, mit 2,5-fach optischem Zoom, beides mit optischer Image-Stabilisierung und eine Ultraweitwinkelkamera mit 32 Megapixel und runde das Ganze ab, nicht schlecht. Videoaufnahme mit ist sogar mit 8K-Aufnahmen möglich, zwar nur mit 24 Frames pro Sekunde, aber immerhin. 4K geht dann mit bis zu 60 Frames pro Sekunde und Full HD mit bis zu 960 Frames pro Sekunde. Und für extrem schnelle Aufnahmen, also ja, sehr langsame Aufnahmen, 700 oder sehr schnelle Aufnahmen, 720p. Auflösung mit bis zu 1920 Frames pro Sekunde. Da kann man die wirklich eine extreme Zeitlupe machen. Gar nicht schlecht, ja. Jo, dann 32 Megapixel Selfie-Kamera ist drin. Wi-Fi ABGNAC6E und 7 eingebaut. Wahnsinn. Und Bluetooth 6.0, aptX Lossless. Sowie auch LHDC 5 und andere. GPS ist drin, Galileo, Navi-C und BDS, also Beidou, alles mit drin. NFC, Infrarot und 5300 mAh Akku, 120 Watt Wire Charging, 50 Watt Wireless Charging, also alles ziemlich gut ausgestattet. Jetzt gucke ich gerade noch mal, was die SIM-Karten hier machen. Wir haben hier zweimal Nano-SIMs, also das heißt leider keine eSIM. Das ist ein bisschen schade, aber immerhin Dual-Nano-SIM. Die Performance ist entsprechend gut, weil es ja ein Snapdragon 8 Elite-Prozessor ist. Sowohl bei Antutu als auch bei Geekbench sind es sehr eindrucksvolle Zahlen. Und wie gesagt, das Ganze ist 670 Euro. Das heißt, auch hier hat sich diesmal Poco wieder nicht lumpen lassen und hat mit dem Poco F7 Ultra ein Gerät auf den Markt gebracht, das quasi Flaggschiff-Leistung bietet, aber dennoch erschwinglich ist und nicht so unglaublich unverschämt teuer wie so viele andere. Ja. Also das ist wirklich sehr interessant. Ein bisschen schade finde ich natürlich, dass sie keinen MediaTek-Prozessor genommen haben, zum Beispiel 9400 Plus. Aber ja, so ist das nun mal. MediaTek hat immer noch dieselben Probleme wie früher. Die haben einen besseren Prozessor, aber die Firmen nehmen dann doch lieber den Snapdragon. Ich habe keine Ahnung, warum. Ob das vielleicht bestehende Verträge sind oder andere Gründe. Jedenfalls, so ist es. Aber ich glaube eben bei dem Snapdragon 8 Elite Prozessor kann man da nicht meckern. Vor allem nicht bei dem Preis. Da hatte ich erst nochmal nachgucken müssen, weil ich mir das kaum vorstellen konnte. Aber es ist tatsächlich so. Also Poco F7 Ultra ist genau das Handy, das ihr braucht, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, aber dennoch eins von den schnelleren Smartphones haben möchtet. Ja, im Google Play Store ist eine neue Swipe-Geste eingeführt worden zum Kaufen von Sachen. Wenn das bei euch angekommen ist, dann werdet ihr, wenn ihr zum Beispiel was bezahlen möchtet, also zum Beispiel eine App kaufen wollt, müsst ihr nochmal unten den Button, reicht nicht, dass ihr den einfach drückt, sondern den müsst ihr jetzt sliden. Slide to buy. Ja. Ich finde das gar nicht schlecht. Das Problem ist oft, habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr zum Beispiel nicht eingestellt habt, dass ihr nochmal eure PIN oder euren Fingerabdruck oder ähnliches eingeben müsst zum Kaufen von Apps, also das quasi ohne weitere Abfrage kommt, dass hier Buttons, vor allem bei solchen In-App-Purchases, ja, so platziert werden und meiner Meinung nach absichtlich verzögert werden. Also ihr drückt drauf, es passiert nichts. Ihr drückt nochmal drauf, ja, dann wechselt das Bild und ihr drückt auf den Kaufen-Button. Und wenn es dann keine weitere Bestätigung mehr gibt, habt ihr das Ding gekauft. Ende. Das würde, oder das ist mit diesem Slide-Button aber so nicht mehr möglich. Man kann nicht einfach, weil man ungeduldig ist, ein paar Mal draufdrücken und dann geht auf einmal wechselt der Bildschirm und ihr drückt schon drauf und bestätigt, sondern hier müsst ihr dann das also quasi verschieben, ja, zum Kaufen etwas und das ist dann deutlich sicherer, finde ich. Das ist nicht schlecht gemacht. Eine kleine Änderung, die große Wirkung hat. Wer wirklich etwas kaufen will, ob der jetzt da draufklickt oder nach rechts swipet, ist wurscht, aber wenn man eben aus Versehen irgendwo draufklickt, wird es nicht mehr gekauft. Das ist doch super gut, oder? Nicht so gut wird es sein, wenn ihr irgendwann später des Jahres WhatsApp nutzen wollt. Wie, ihr habt immer noch WhatsApp drauf? Ich habe eine gute Möglichkeit für euch. Ihr drückt längere Zeit auf das WhatsApp-Icon und dann erscheint oben normalerweise ein Menüpunkt, ne, zum Deinstallieren. Und dann schiebt ihr das da drauf und schmeißt diese App einfach von einem Handy runter. Das ist besser für eure Sicherheit, das ist besser für alles. Aber wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr wohl früher oder später mit Werbung bombardiert werden. Denn jetzt ist es tatsächlich so, Werbung ist eingefügt worden. In Europa kriegen die Leute noch ein bisschen Gnadenfrist. Also bei uns ist das jetzt noch nicht so. Aber das wird wohl nicht lange dauern, bis es auch bei uns so kommt. Es gibt jetzt tatsächlich Werbung in WhatsApp. Also ja, während ihr schreibt oder beim Status und so weiter und so weiter, kriegt ihr eben Werbung vorgesetzt. Ja, das war die Alternative für zu bezahlen. Ja, das hätten wahrscheinlich noch weniger Leute gemacht, als sich Werbung anzugucken. Aber ich kann es euch einfach sagen, schmeißt die App runter, installiert euch Signal oder Line und dann ist es in Ordnung. Also warum solltet ihr euch mit Werbung bombardieren lassen für einen Messenger? Das sollte man sich wirklich nochmal installieren. Nein, das sollte man sich überlegen. Ja, genau. Auch wenn es jetzt bei uns, wie gesagt, noch nicht ist, also in den USA ist das jetzt schon aktiv, ja, und ja, bei uns wird es, wie gesagt, auch sehr wahrscheinlich bald aktiv werden. Und damit, ja, war es das dann. Also ich würde da jetzt gar nicht mehr lang rummachen. Nutzt jetzt die Chance zum Wechseln. WhatsApp weg. Ja. Und holt euch was Vernünftiges. Wird langsam Zeit. Und wenn er jetzt sagt, ja, aber alle, die ich kenne, haben WhatsApp, ja, dann schlägt ihr halt mal allen, die ihr kennt, mal was anderes vor. Die werden euch vielleicht auch dankbar sein. Weil irgendwie höre ich nämlich, dass viele Leute über WhatsApp schimpfen, aber es trotzdem benutzen. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, Nothing hat sich den Snapdragon 8S Gen 4 gekrallt für das Flagship Phone 3. Ja, ja, kein, nicht so wie Pogo, ja, kein Snapdragon 8 Elite, sondern ein Snapdragon 8S Gen 4. Eigentlich ziemlich schade, aber okay, ja, was soll's. So ist es nun mal. Das Nothing Phone hat vielleicht noch ein paar andere ja, Vorteile, zum Beispiel eine lange Zeit, dass dies unterstützt wird. Nicht nur das, was die EU eben jetzt vorgibt. Und das ist doch auch schon mal was wert. Es ist auch die Frage natürlich nach dem Preis. Da ist noch nichts wirklich rausgekommen dabei, aber dass eben jetzt dieses Flagship Phone 3 definitiv mit dem Snapdragon 8S Gen 4 rauskommt, zeigt hoffentlich, dass es nicht ganz so teuer wird. Ja. Und wenn sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber wie gesagt, ihr könnt davon ausgehen, dass es lange Updates geben wird, denn Nothing hat bestätigt, dass dieses Flagship Phone 3 mindestens 5 Major Android OS Upgrades bekommt. Also 5 richtige Android OS Updates. Und nicht nur einfach nur 5 Jahre jetzt Sicherheitsupdates oder so, ja, sondern echte 5 Jahre OS-Updates. Ob es danach und wie lange es danach noch Sicherheitsupdates gibt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da sich Nothing Phone, also dass Nothing sich da nicht lumpen lässt und auch noch Sicherheitsupdates hinten dran bringt. Aber selbst wenn nicht, das ist ein schönes Versprechen, die auch selbst abgegeben haben, nicht so wie bei Apple. Ja. Das heißt, die nageln sich da fest, auch selbst, nicht nur durch die EU. Und das bedeutet gute Sachen. Und da sieht man, dass dieses Gerät auch im Vergleich zu anderen sogenannten nachhaltigen Geräten, wie gesagt, ich möchte jetzt vom Fairphone 6 noch nicht sprechen. Ja. Aber es zeigt, dass es durchaus Alternativen gibt. Ja, von der Zeit her, die man Handy nutzen kann. Und es eben auch Updates gibt. Mal sehen, wie das wird. Näheres dazu, wie gesagt, sobald das Fairphone 6 offiziell angekündigt ist und die technischen Daten auch tatsächlich vorliegen, dann können wir mal das vergleichen. Google Pixel 10 wird einen sogenannten Ultrasonic Fingerprint Scanner bekommen. Ja, also ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Ist okay. Besser als das Zeug an der Seite daneben. Die funktionieren bei mir fast nie. Das mit dem Daumen auf dem Display oder so oder mit einem anderen Finger auf dem Display funktioniert wiederum ganz okay. Ja, naja, ganz okay. Sagen wir mal, dort ist es von 10 Versuchen, funktioniert 7 Mal. Und bei dem seitlichen, weil das ja nur ein ganz kleiner Sensor ist, ja, da funktioniert es bei 10 Mal vielleicht einmal, wenn überhaupt. Ich kriege wirklich eine Krise. Ich werde mir kein Gerät mehr holen ohne Face ID, also ohne Gesichtserkennung zum Freischalten aller Funktionen, auch sicherheitsrelevante Apps, weil es nützt mir gar nichts, wenn ich meinen Fingerabdruck nicht nutzen kann. Das ist sogar noch schlimmer, wenn ich hier Apps habe, die biometrische Authentifikation erfordern und ich kann den Fingerabdruck nicht einscannen. Ja? Ist so, ist vielleicht ein Problem von mir, ja, ich sehe es ja ein. Aber so ist es nun mal. Ich habe Schwierigkeiten mit den Fingerabdrücken. definitiv. Ich bin nicht allein damit, von dem Kanal Cherry Rick Everything, der auch immer wieder die Sachen testet, der hat auch immer seine Probleme damit mit den Fingerabdruckscannern, ja, der ist auch schon am Verzweifeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Funktion ist mittlerweile so wichtig geworden, dass es wirklich nur noch die Geräte in Frage kommen, die das können, inklusive auch von anderen OS-Lösungen. Ja, wenn es bei Android dann beim Zeitpunkt des Neukaufs vom Gerät eben hier nicht klappt, dann muss ich sagen, werde ich auch notfalls das System wechseln, weil so wichtig ist es für mich. Ich will Face ID haben und ich will alle sicherheitsrelevanten Apps mit meinem Gesicht entsperren und nicht mit einem Fingerabdruck. Ende. Und Sicherheit hin, Sicherheit her. Ich muss das Gerät auch benutzen können. Ja, und so kann ich es eben nicht benutzen. Dann ist das Gerät sicher und zwar von mir. Und das bringt mir nichts. So, Oppo Find X 9 Pro Telefotokamera ist jetzt auch ein bisschen mehr bekannt geworden, was die für technische Daten hat. Und zwar soll das eine einzelne 200 Megapixel oder ein einzelner 200 Megapixel Sensor sein, die eben dann für diese Telefotolinse eben genutzt wird. Und zwar 10-fach Zoom soll das ermöglichen. Das wird sich dann zeigen, ob das auch wirklich reiner optischer Zoom ist. Das ist nicht ganz klar aus dieser Meldung hervorzulesen. Und es soll auch mit einem MediaTek Dimensity 9500 Chipsatz kommen. Allerdings ist auch hier die Frage, ob das nach Europa kommt. Das wird sich zeigen. Das X8 Pro ist, glaube ich, nicht bei uns erschienen, wenn ich es richtig weiß. Es gibt es nur in UK und in Indien und so, ja, in China, aber eben nicht in Mainland Europe. Also auch hier nochmal abwarten, ob das vielleicht dann mit dem X9 Pro, ob das schafft. Wird eins von den besten Handys sein, die man kaufen kann. Und ja, deswegen sind wir wieder bei dem Punkt, aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ja, Samsung hat kein Glück mit dem Edge. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass die Verkaufszahlen unterirdisch sind von dem Galaxy Edge-Gerät. Samsung ist auch momentan wohl im Begriff, daraus zu lernen. Und die wollen wohl auch wieder ihre Produktpalette umstellen. Die wollten ja ursprünglich das S26 Plus ersetzen durch das Edge. Das ist jetzt wohl wieder in der Diskussion bei Samsung, eben wegen den ultimativ schlechten Verkaufszahlen vom Edge. Das heißt, dünn heißt bei den Europäern oder allgemein bei den Kunden weltweit nicht viel. Irgendwann ist es mal gut ich bin ja auch mehr für robustere Handys statt immer dünner. Irgendwie muss ich das Teil ja auch noch halten können. Ja. Deswegen, es kam nicht sehr gut an. Honor macht hoffentlich nicht den gleichen Fehler. Es ist zwar hier ein bisschen anders, aber auch die wollen die Menschen beeindrucken mit dem dünnsten Phone ever. Ja. Allerdings, in dem Fall muss ich zur Ehren retten und sagen, das ist so ein klappbares, so ein Folding Phone. Und da ist es natürlich schon insgesamt eine gute Idee, wenn es aufgeklappt extrem dünn ist. Weil wenn es zusammengeklappt ist, hat man die doppelte Dicke und dann ist es einfach nur noch normal dick. Ja? Das muss ja auch eingesteckt werden. Und genau das ist dann natürlich ein Punkt für diese dünne Bauweise, die da bei dem Magic V5 von Honor angewandt wird. Aber ich hoffe, die tun sich da auch nicht zu stark auf dieses ja dünn fixieren, weil offenbar die Leute dann doch noch ein bisschen mehr wollen als nur ein dünnes Smartphone haben. Da kommt noch mehr dazu. Der Preis muss stimmen, die Leistung muss stimmen. Und dann, wenn es dann noch zusätzlich dünn ist, dann ist es ja gut. Dann ist es okay. Ja. Also hoffen wir, dass die das nicht so übertreiben wie Samsung mit dem dünnen Smartphone und dann wird es vielleicht auch was werden. OnePlus hat jetzt das OnePlus Pad 3 auf den Markt gebracht und es ist in der internationalen Presse jetzt richtig gut eingeschlagen. Auch dieser Marcus Brownlee hat das schon vorgestellt und war auch sehr begeistert und hat klipp und klar gesagt, das ist eins von den besten Tablets inklusive iPad, das es auf dem Markt gibt. Ja, es kann alles und es kann alles super. Natürlich gibt es die typischen Tablet-Probleme, denn die Zahl der Menschen, die ein Tablet brauchen, ist halt begrenzt. Die Funktionen, die man jetzt nicht mit dem Computer und nicht mit dem Smartphone machen kann, die sind sehr begrenzt, finde ich auch schon okay. Aber egal, jedenfalls das OnePlus Pad 3 ist eingeschlagen bei der Presse, hat sehr, sehr gute Bewertungen bekommen und scheint drauf und dran zu sein, ein richtiger Renner zu werden als Tablet. Aber es gibt jetzt noch ein anderes Gerücht. Ein bekannter Leaker hat nämlich jetzt rausgehauen, dass OnePlus jetzt gerade an einem kompakten Gaming-Tablet arbeitet. Wundern tut es mich nicht, weil momentan gibt es sehr viele Gaming-Tablets auf dem Markt. Es sind sehr viele angekündigt und OnePlus will da offenbar nicht hinten anstehen. Ein 8-Zoll-Screen soll das Teil haben mit 165 Hertz Refresh-Rate und 3K-Auflösung. Ja, viel mehr weiß man jetzt noch nicht. Wenn die technischen Daten, Prozessor und RAM stimmen, kann das Teil natürlich schon was werden. Ein Gaming-Tablet von OnePlus ist sicherlich interessant, weil bisher gibt es Gaming-Tablets meistens nur von Namen, von Firmennamen, die man jetzt so vielleicht als Außenstehender nicht kennt. Otto Normalverbraucher kennt die so nicht. Ja. Aber OnePlus, das ist schon eher bekannt in den normalen Nutzerbereich. Und wenn da dann ein vernünftiges Gaming-Tablet herauskommt, das könnte ja dann schon was werden. NFC soll auch was werden und zwar wird da jetzt dran gearbeitet, eine neue Revision von NFC und zwar soll da dann die, bei NFC Release 15, ja, soll jetzt die vierfache Entfernung möglich sein. Das heißt, man muss das Teil jetzt nicht mehr komplett direkt an das Display oder so halten, ja, sondern man kann es zwischen 0,5 bis 2 Zentimeter Abstand anbringen. Und das finde ich ist gut und auch nicht übertrieben. Ich sehe da keine sicherheitsrelevante Problematik. Aber ich sehe da durchaus eine absolute Verbesserung, was den Komfort anbetrifft, gerade wenn man zum Beispiel eine Schale hat, also ein Case drum hat, was ja fast jeder hat, ja, wenn es ein bisschen was dickeres ist, zum Beispiel ein Outdoor-Case oder so, wird es schon wieder eng, da muss man das Teil direkt aufs Display drücken, ja, von der Kasse oder so und das ist natürlich auch nicht so. Irgendwie ist es ja dann gar keine kontaktlose Bezahlung mehr, weil ich muss ja Kontakt, mein Smartphone muss da drauf geklatscht werden, ja, damit es überhaupt funktioniert. Und hier kann ich es dann doch mal noch mal wenigstens einen Zentimeter weghalten davon. Das ist ja gut. Also ich finde es ganz gut. Also diese Standardanpassung ist nicht schlecht. Nur, ich mache mir da nichts vor, bis eben diese Systeme da so funktionieren. Wird es noch eine Zeit lang dauern, denn alles, was jetzt verbaut wird, ist eben noch nicht so möglich, das zu machen. Ich weiß nicht, ob da NFC Release 15 vielleicht mit einem Software-Update bei einigen Smartphones das schon machen kann, dass man das dann eben nicht mehr so schnell, nicht mehr so weit draufhalten muss, dass die Sendeleistung da verbessert wird, weiß ich nicht genau. Das wird sich zeigen. Genauso mit den Karten natürlich, auch die brauchen dann die entsprechenden NFC-Chips, da ist ja nichts los mit der Software. Ja, ganz klar. Und ob da die Lesegeräte ausgetauscht werden müssen, ich gehe mal davon aus, die sind davon nicht betroffen, hoffe ich jedenfalls, sonst wird es noch sehr lange dauern, bis wir da in den Genuss kommen davon. Aber es würde auch keinen Sinn machen. Ich denke, das wird mit den Chips selbst nur zu tun haben, die dann eben ein stärkeres Signal senden. Und das sollte dann unabhängig sein vom Terminal. Ja. Gut, wollen wir es hoffen, dass wenigstens die Handys dann geupdatet werden können mit diesem neueren NFC Chip, damit man eben das Teil nicht mehr draufklatschen muss. Okay, dann sind wir durch mit den Themen und ich komme jetzt zur App der Woche. Und diesmal ist es wirklich kein Spiel. Diesmal kein Spiel. Es ist Fossify Gallery geworden. Ja, ich habe mich ja, wie gesagt, schon tierisch über Google Fotos geärgert und dann bin ich mal so, ja, mit F-Droid habe ich geguckt nach Apps und habe dann eine gefunden hier, Fossify Gallery. Habe ich geguckt, gibt es auch im Play Store. Die haben übrigens eine ganze Armada von Programmen, die eben so fein, klein programmiert sind und trotzdem die Standardfunktionen alle gut bringen. Und bei der Fossify Gallery haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Es gibt jede Menge Einstellungsmöglichkeiten zum Anzeigen der Bilder. Es gibt auch die Möglichkeit, und das ist nicht selbstverständlich, dass eben diese Gallery auch auf die SD-Karte zugreifen kann und von dort aus Bilder anzeigen kann. Man kann einzelne Alben zum Beispiel schützen mit einem Pattern oder Pin oder sogar mit Biometrie, ja, so dass man dann eben nicht drauf zugreifen kann, jedenfalls nicht sich die einfach in der App angucken kann. Es gibt ja ganz rudimentäre Editierfunktionen, also eigentlich alles, was man so für das normale Angucken und ja, vielleicht Verwalten von Bildern braucht auf dem Smartphone, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ist wie gesagt recht kompakt gehalten und ja, also es gibt eigentlich nichts daran auszusetzen. Im Gegenteil ist noch was Positives: Es gibt keinerlei Werbung bei diesen Apps, ist vollkommen frei und die Unterstützung von Formaten ist auch interessant. Also ihr könnt hier übrigens auch eure Videos mit natürlich nutzen. Ja, es gibt also JPEG, JPEG XL, PNG, MP4, MKV, RAW, SVG, GIF und dann noch etliche andere Videoformate, ja, und so weiter. Also nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Und von daher ist das dann bei mir gleich die App der Woche geworden, denn das ist wirklich die Alternative für solche Sachen wie Google Fotos. Wenn man die Google bzw. die Cloud-Funktionen eben nicht braucht. Das ist die Sache. Ja, und klar, die Ultra-HDR-Fotos von Google Fotos, wenn die jemand machen kann, ja, Ich hab zum Glück noch 2-3 abgespeichert, als die Funktion ging, kurz bevor sie wieder rausgenommen wurde. Ja, die können aber hier nicht angezeigt werden in HDR. Das heißt, die Bilder sind zu sehen, aber eben ohne HDR. Also ganz normal. Das ist die, das ist jetzt wieder der kleine Nachteil davon, klar, aber da ist auch die App unschuldig, denn dieses Format, was Google da bietet, ist vollkommen unstandardisiert, ist wirklich mit nichts kompatibel und naja, okay, von daher muss man das dann auch wieder in Relation sehen. Jedenfalls so ist die App sehr gut, hat alle Grundfunktionen, die man braucht, ein bisschen mehr sogar noch als die Grundfunktion und das ist ja schon mal was. Und wie gesagt, von Fossify gibt es eine ganze Armada von Apps, Kalender, File Manager, Contacts, Messages, Phone, Music Player und mehr aus dieser Serie eben kompakt und Grundfunktionen alles vorhanden. Gar nicht schlecht. Also Fossify Gallery im Play Store oder bei F-Droid kostenlos, ohne Werbung, komplett frei, was will man mehr. Damit sind wir am Ende für diese Woche von Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal Spaß gemacht und es waren wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen bei den Posts. Oder in der YouTube-Community. Dort braucht ihr keine Hashtags zu benutzen. Einfach nur schreiben könnt ihr natürlich, aber ist dort nicht erforderlich. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.